Laut der südkoreanischen Internetzeitung Tongilius wurde am 25. März das Vorbereitungskomitee der Süddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, kurz Bonmyeon, für das Zustandebringen des Gesamtnationalen Kongresses für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen gebildet. Auf der Veranstaltung zur Bildung des Vorbereitungskomitees, die im Kreis Changsu, Bezirk Nord-Seoul stattfand, beteiligten sich die Mitglieder der Organisationen verschiedener Kreise und Schichten aus allen Teilen Südkoreas. Auf der Veranstaltung wurden die Solidaritätsschreiben von der Norddirektion und der Auslanddirektion Bonmyeons vorgestellt. Nach den Reden wurde eine Resolution verlesen. Darin wurde hervorgehoben, man werde die Bewegung für den Abschluss eines Friedensabkommens und die Abschaffung des Sicherheitsgesetzes und den Kampf für die Liquidierung der Übelstände der Teilung energisch entfalten und in allen Gebieten und Bereichen Südkoreas die Vorbereitungskomitees für den Gesamtnationalen Kongress bilden. Außerdem werde man den allseitigen Austausch, die Zusammenarbeit, den Dialog und den Kontakt zwischen dem Süden und dem Norden wie die gemeinsame nationale Veranstaltung aktivieren und für das Zustandebringen des Gesamtnationalen Kongresses eine umfassende Solidarität und Einheit mit verschiedenen Kreisen und Schichten verwirklichen.